Top oder Flop? Hast du von Blockchain schon gehört oder gelesen? Vielleicht durch einen Bekannten oder durch die Presse? Ist Blockchain vielleicht etwas, was bei euch in der Firma als die Zukunftstechnologie schlechthin besprochen wurde? Vielleicht ist das sogar der Grund, warum du dir dieses Hörbuch gekauft hast. Eventuell kennst du Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. und willst jetzt verstehen, was denn die zugrunde liegende Technologie sonst noch alles kann. Aus welchem Grund auch immer du dich damit beschäftigst, eines kann ich dir jetzt schon sagen. Egal ob Medien, Bekannte oder Firmen, zwar haben viele eine Meinung zu diesem neuen Trend, doch nur ganz wenige haben wirklich eine Ahnung davon. Vielleicht bist du auch noch nicht wirklich rundum von der Blockchain überzeugt, sondern hast dir dieses Hörbuch gekauft, weil du dich fragst, ob diese Technologie lediglich ein Trend ist oder nicht. Keine Sorge, du bist nicht alleine. Während ich die einen vom nächsten Hype sprechen höre, reden die anderen von einer Entwicklung, welche nie kommen wird. Zum Beispiel, dieses ganze Gerede über Blockchain und Dezentralisierung ist doch Schei, bla bla bla bla. Du kannst dir vorstellen, welches Wort hier kommt. Und dieses Zitat stammt von Nouriel Roubini, ein Wirtschaftsexperte, der sich eigentlich mit solchen Dingen ganz genau auskennen sollte. Andere Stimmen wiederum sagen, Blockchain wird nie skalieren und da auch nie verwendet werden. Blockchain funktioniert zwar in der Theorie, die Praxis sieht komplett anders aus. Blockchain wird durch etwas anderes ersetzt werden. Blockchain ist lediglich ein Hype, der kommt und wieder gehen wird. All dies erinnert mich an die Aussagen der Vergangenheit, wo Menschen die enormen Auswirkungen des Öls, des Internets oder des iPhones nicht haben kommen sehen. Doch interessanterweise sind diejenigen, welche bereits damals die Tech-Chancen erkannt haben, auch diejenigen, die heute den Trend der Dezentralisierung durch Blockchains sehen. Zum Beispiel Bill Gates, Co-Founder von Microsoft und der zweitreichste Mann der Welt. Blockchain ist eine technische Tour de Force. Wer liegt nun richtig? Meiner Ansicht nach versuchst du dies am besten anhand des vorliegenden Hörbuchs selbst herauszufinden. Und danach wirst du Blockchain nicht nur verstehen, sondern du kannst auch die Chancen ergreifen, die damit einhergehen. Oder natürlich es auch bleiben lassen.